keine Angst, gleich einem Verbrechen. Die Zeit der Spiele ist verstrichen. Die Zeit der Gedanken ist gestorben. Schau der Wahrheit ins Angesicht, gib ihr dein Leben. Dein Leben, eine Illusion. Schenke mir deinen Tod. Dein Tod, eine Illusion. Gebe dir dein Leben. Dein Leben, eine Illusion. Schenke mir deinen Tod. Dein Tod, eine Illusion. Gestorben.